Briefe an. Allerdings in diesem Fall verbunden mit einer wichtigen Einschränkung. Wenn du nicht weißt, wo du hingehen willst, dann kann ich dir auch nicht sagen, welchen Weg du gehen musst. Sprich, wer kein Ziel hat, wer nicht weiß, wo er hin will, dem kann auch niemand den Weg zeigen. Wie auch, wer nicht weiß, wo er hin will, muss sich nicht wundern, wenn er nicht ankommt. Das gilt für Alice in Wonderland, für uns und offensichtlich auch für den Apostel Paulus, der sich eine ganze Reihe von Texten mit diesem Thema beschäftigt hat. Zu den Zielen, die ihn bewegt haben, zu den Wegen, die er zu diesen Zielen zurückgelegt hat, äußerlich und innerlich. Weil er sein ganzes Leben irgendwie immer das eine große Ziel, ein Leben in Gemeinschaft mit Gott gehabt hat, sein ganzes Leben darauf ausgerichtet hat. So auch in den Worten, die wir eben im Philipperbrief gehört oder nochmal nachgedacht haben. Worte, aus denen ich drei Gedanken abgeleitet habe, die etwas mit den Zielen in unserem Leben, in unserem Glauben zu tun haben könnten. Erstens, Ziele muss man suchen. Zweitens, Ziele muss man verfolgen. Und drittens, manchmal kommen sie einem entgegen, die Ziele. Das ist das Letzte. Erster, Ziele muss man suchen. Für die aufrichtige Suche nach einem Ziel ist die Gestalt des Apostels eines der besten Beispiele überhaupt. Wohlgemerkt, nicht erst nach diesem berühmten Damaskus-Erlebnis, sondern schon lange vorher. Denn vieles, was wir uns so über Paulus erzählen, was wir über ihn wissen, was sein Tun ausgemacht hat, sein Denken, das ist eigentlich immer mit der leidenschaftlichen Suche des Saulus aus Tarsus verbunden, der er vor dem Damaskus-Erlebnis war. Seine Gelehrsamkeit, seine Persönlichkeit, seine Frömmigkeit, die sind nicht alleine eine Folge dessen, dass Jesus ihm persönlich begegnet ist und so seine Lebensziele verändert hat. Ein anerkannter Gelehrter, ein frommer Jude, einer, der alles gegeben hätte und gegeben hat für Gott, das war Paulus auch als Saulus schon. Bis ihm Jesus dann begegnet ist und seinen inneren Kompass neu ausgerichtet hat, so dass Paulus von diesem Moment an sagen konnte, das größte und wichtigste Ziel seines Lebens sei es nunmehr, dass Christus verherrlicht wird in meinem Leben, durch mein Leben oder auch durch den Tod. Ein Wunsch, dass Christus verherrlicht wird, der für Paulus bedeutete, dass er von nun an seine ganze Kraft, die er bisher auf die Liebe zu Gott gesetzt hatte, nun darauf investierte, Menschen von der Liebe Gottes zu erzählen, die er selbst in diesem Jesus von Nazareth noch einmal ganz neu kennengelernt hatte. Dazu ist Paulus dann unter bisweilen sehr mühsamen Bedingungen durch halb Europa gereist und hat mit seinem ganzen Leben, seiner Person, aber auch mit seinem Denken und Lehren, versucht, den Menschen ein Spiegelbild der Liebe Gottes zu sein. Ein Spiegelbild der Liebe, die er in seinem ganzen Leben immer wieder gesucht hat. Man spürt an jeder Stelle seiner Briefe dieses Ringen, dieses immer neue Fragen. Wo ist mein Platz? Wo ist meine Form, Gott zu verherrlichen, mit ihm zu leben, die ich jetzt finden soll? Das war wenigstens das große Ziel des Apostels, das er für sich und sein Leben gefunden hatte. Und so, wie er davon erzählt, dass er immer wieder guckt, wo brauchst du mich, Gott? Wo willst du mich hinführen? Welches sind die Menschen, die du mir jetzt zeigen willst? Stellt er jedem, der seine Texte liest und hört, irgendwie auch die Frage, wo ist eigentlich der Platz, den du suchst, wo Gott dich brauchen kann, dass du etwas zur Ehre Gottes, zum Lobe Gottes bist, für ihn bist, zu sein versuchst. Und das nicht unbedingt in dem Sinne, dass wir nun meinen, wird Paulus das gemacht und so mache ich das jetzt auch. Der Weg, den dieser Mann, Saulus, Paulus gegangen ist, der ist einzigartig. Muss gar nicht wiederholt werden, der ist auch nicht wiederholbar. Aber das Ziel, das Paulus gesucht und immer wieder gesucht hat, mit dem er gelebt hat, Christus in seinem Leben zu verherrlichen, sei es durch Leben oder Tod, für das kann jeder von uns seine eigene Form suchen und Gestalt zu geben versuchen, indem man auf die eigenen Grenzen und Möglichkeiten schaut und sich fragt, wo ist der Platz, wo ist die Form, wie ich dazu beitragen könnte, dass die Güte, die Größe Gottes ein bisschen besser zur Geltung kommt, deutlich wird in dieser Welt. Paulus ist ein großes Beispiel. Mir ist ein anderes wunderschönes Beispiel eingefallen, das mir immer einfällt, wenn ich darüber nachdenke, wie macht das ein Mensch, die Größe und die Güte Gottes verherrlichen. Es ist die Großtante meiner Frau. Die habe ich ganz spät kennengelernt und dann demzufolge als eine ziemlich alte Frau. Äußerlich betrachtet hat diese Frau, Tante Hilde, echt kein aufregendes Leben geführt. Die hat immer an einem Fleck gelebt. Ich vermute, die hat ihr ganzes Leben nicht ein einziges Mal in der Zeitung gestanden. Und sonst ist auch keiner so richtig auf die Idee gekommen, ihr mal zu sagen, Hilde, du bist eine von den ganz Guten. Aber diese Frau hatte solch einen festen Glauben, in ihrem Leben genau an dem Ort zu stehen, an dem Jesus sie gebrauchen konnte, dass sie daraus eine Zufriedenheit und eine Dankbarkeit geschöpft hat, die für andere Menschen irgendwie ansteckend und immer wieder einladend gewesen ist. Tante Hilde hat nie große Worte über ihren Glauben verloren oder irgendjemandem aufgezwängt, wie das so fromme Leute manchmal tun. Und wenn sie von ihrem Glauben erzählt hat, dann geschah das in knappen, wohlüberlegten Sätzen und dann konnte man gucken, wie man damit umging. Aber eigentlich, wie gesagt, musste sie gar nicht erzählen, wie sie gelebt, wie sie gelacht und geweint, gefeiert und gesungen hat, mit welcher Liebe sie ihren schwerstkranken Mann über 6 Jahre gepflegt hat, am Ende so, sie in der Küche, er da auf der anderen Seite der Tür irgendwie im Wohnzimmer, dass sie sich zulächeln konnten und mehr war nicht mehr möglich. Das war an vielen Stellen ein einziges Lob Gottes, über das jeder, der sie so erlebt hat, einfach nur gestaunt hat. Weil es so selbstverständlich und so natürlich für sie gewesen ist. Und als sie dann schließlich gestorben war, war auch ihre Beerdigung, der ganze Abschied von ihr, diese Zufriedenheit, diese Selbstverständlichkeit, in der sie ihren Glauben an Jesus gelebt hatte, etwas, was sich durchzog. Sie hat auf ihre Weise genau das getan, gesucht, gefunden, was Gott ihr gezeigt hatte, auf ihre Weise verherrlicht, was Gott ihr an Gaben und Möglichkeiten gegeben hat. Und wir, die wir dabei waren, hatten das Gefühl, diese Frau hatte das Ziel ihres Lebens an diesem Ort, in dieser Familie, mit diesen Menschen gefunden. An dem Fleck, als die Person in der Zeit, die Gott zu ihrem Leben hatte werden lassen, die Gott sie hatte finden lassen. Man muss nur suchen, dann findet man vielleicht solch einen Platz. Damit das aber dann gelingt, der Glaube so rund wird, wie beim Apostel Paulus, wie bei Tante Hilde, muss man vielleicht nicht nur suchen, man muss als zweites das Ziel, das man vielleicht gefunden hat, auch verfolgen, im Blick behalten, immer wieder neu. Dazu kommt jetzt ein technisches Beispiel. Ich finde es so toll und ich hoffe, Sie finden es auch ein bisschen einleuchtend. Es gibt eine wunderbare Erfindung, die heißt Autopilot. Die ist mittlerweile in vielen Verkehrsflugzeugen und spielt eine ganz wichtige Rolle, wenn wir in den Urlaub fliegen wollen zum Beispiel. Der Autopilot ist verbunden mit vielen anderen Geräten im Flugzeug, nämlich in der Lage, wenn er erstmal programmiert worden ist, das Flugzeug auf seinem vorprogrammierten Kurs zu halten und in Ausnahmefällen, ich habe das heute nochmal gecheckt, zur Not sogar zu landen. Autopiloten sind sozusagen die ungekrönten Könige der Zielverfolgung. Aber jetzt kommt ein Detail, um das es mir geht. Die funktionieren nicht so, dass man die einstellt, dann legt der Pilot sich schlafen und das Flugzeug fliegt einfach genau dahin, wo es hin soll und landet dann 4 Stunden später auf Gran Canaria. Sondern die ganze Zeit während des Fluges ist dieser Autopilot eigentlich am Rechnen und Korrigieren des Kurses. Denn irgendwelche Turbulenzen, irgendwelche Wettereinflüsse gibt es den ganzen Flug über. Und das Einzige, was das Flugzeug fast die ganze Zeit nicht ist, ist auf Kurs zu sein. Sondern es wird immer wieder neu auf Kurs gebracht. Und eigentlich ist der Autopilot demnach die ganze Zeit damit beschäftigt, immer wieder zu fragen und zu entscheiden. Ist das Flugzeug noch auf dem richtigen Weg oder muss die Route nur ein klitzekleines Stückchen verändert, korrigiert werden, damit das Ziel am Ende erreicht wird. Das ist ein Verhalten, dieses Dauerkorrigieren, dieses immer gucken, bin ich noch auf dem richtigen Weg, ist die Route noch die richtige? Eines, das man beim Apostel Paulus immer wieder auch erkennen kann. Ganz gleich, ob man seine Wege durch Europa an seinen Briefen nachverfolgt oder auch an den Schilderungen, die die Apostelgeschichte vermittelt, Paulus hat zwar dieses große Ziel gehabt, den Glauben an Jesus zu verkündigen, aber die Feinabstimmung, die immer wieder neue Frage, wo geht's jetzt hin, wen nehme ich mit, wo ist eigentlich der Platz, wo wir unsere Arbeit verrichten und wo müssen wir wieder aufbrechen, die gehört zu einem Dauerthema seines Lebens als Christ und als Prediger. So wie damals vor seiner ersten Reihe nach Philippi an die Gemeinde ist dann dieser Brief geschrieben, aus dem der Text kommt, den ich jetzt versuche auszulegen. So wie damals, als Paulus effektiv total hilflos gewesen ist, gar nicht wusste, wo geht's jetzt weiter. Da, wo er war in Kleinasien, öffneten sich einfach keine Türen mehr, keine Herzen und keine Häuser. So kannte er das überhaupt nicht. Irgendwie hat Paulus auf der Stelle getreten. Bis er dann eines Nachts geträumt hat von einem Mann, der ihn stellvertretend für die Menschen in Europa anrief und sagte, Paulus, komm rüber, komm zu uns nach Europa. Nachzulesen in Apostelgeschichte 16. Das ist so der göttliche Autopilot, der da aktiv wird. Und Paulus tut, was er so oft getan hat. Er vertraut dem Ruf Gottes und wagt diesen Übergang nach Europa, ohne dass er selbst diesen Weg, diese Art der Berufung selbst je in Erwägung gezogen hätte. Aber seine Bereitschaft, das Ziel zu verfolgen, das Gott ihm in seinem Leben zeigen wollte, dem er nachgehen wollte, das war so groß, dass als er diesen Ruf gehört hat, für ihn völlig klar war, wenn ich mein Ziel verfolgen will, dann muss ich auf diesen anderen Kontinent. Dann muss ich diese Kurskorrektur vornehmen, die dieser Mann, dieses Traumbild mir jetzt nahelegt. Das Ziel verfolgen, dazu gehören offensichtlich Kurskorrekturen zu mir, zu meinem Christsein und vielleicht auch bei Ihnen. Kurskorrekturen, die dazu gehören, dass das Ziel unseres Lebens verfolgt und auch erreicht werden kann. Eine Kurskorrektur vielleicht im Umgang mit einem bestimmten Menschen. Eigentlich wissen Sie, dass die ganze ungeklärte Beziehung zu diesem einen Menschen nicht nur Ihr Leben, sondern irgendwie auch Ihren Glauben ganz schön schwer macht. Sie immer wieder irgendwie auch vom Ziel abbringt. Weil sie zu ungeduldig sind, zu fordernd, zu nachlässig, zu lieblos, zu liebevoll. Ich weiß es nicht, was nicht stimmt an dieser Beziehung. Aber Sie wissen es. Und Sie wissen, wo Sie den Kurs korrigieren müssten, damit Sie erstmal wieder auf Ihre Spur und dann auf die Spur Gottes kommen. Vielleicht, das habe ich gestern Abend bei der Predigt über Jona gedacht, brauchen wir als Gemeinde, als Kirche, eine Kurskorrektur, wie Paulus sie vorgenommen hat. Weil wir zwar immer so freundlich und ernst darüber reden, dass Menschen das Evangelium brauchen, wir es ihnen auch gerne weitersagen möchten, aber die Wege, die wir zu ihnen suchen und einschlagen, vielleicht völlig falsch sind. Vielleicht finden wir auch nicht die richtigen Worte oder haben die falschen Leute im Blick. Alles dem Apostel Paulus nicht besonders unähnlich. Aber wenn es das wäre, dann müssten wir versuchen, mal zu gucken, wohin führt uns eigentlich der Ruf Gottes. Vielleicht müssten wir auch anfangen, nochmal zu gucken, ruft Gott? Versuchen, uns neu auszurichten, zu besinnen, um unser Ziel, vielleicht auch das Ziel Gottes, besser in den Blick zu kriegen, überhaupt wieder verfolgen zu können. Oder vielleicht überhaupt zu bitten beginnen. Dass Gott uns neu ruft, so wie Paulus, der auf der Stelle tritt. Manchmal denke ich, wir treten als Kirche auf der Stelle und brauchen einen, der uns ruft und brauchen dann auch diesen Mut, loszugehen, auch wenn wir denken, was soll das werden an dieser Stelle? Letzter Gedanke vielleicht auch zu dieser Frage zum Ziel verfolgen, zur Kurskorrektur. Wie bereit bin ich, wie bereit sind Sie, sich selbst, die Ziele, die Wege ihres Lebens überhaupt in Frage stellen zu lassen? Kurskorrektur durch einen anderen, der sagt, du verfolgst ein schönes Ziel, aber ich glaube, es ist das völlig Falsche. Was auch immer man über den Apostel Paulus liest, um den herum tauchen permanent irgendwelche Menschen auf, die ihn zum Nachdenken, zum Neuausrichten, zu anderen Wegen in seinem Glauben anregen. Ihn anspornen, noch klarer, noch entschiedener das Ziel seines Tuns in den Blick zu nehmen, sich selbst wirklich auch in Frage zu stellen, ist das richtig, was ich predige, wie ich mich verhalte, Gott bewusster und entschiedener auch immer wieder als den anzusehen, der ihn leiten würde. Frage an Sie. Wer darf Sie in Frage stellen? Von wem lassen Sie sich neu auf Kurs bringen? Wer hilft Ihnen, das eigentliche Ziel des Lebens stetig zu verfolgen, wie der Autopilot, der immer gleich wieder korrigiert, das merkt das Flugzeug gar nicht, und dann den Blick, den Schritt immer wieder dahin zu wenden, wohin es eigentlich gehen soll? Können Sie das aushalten, dass einer sagen könnte, du, ich glaube, du verfolgst das falsche Ziel? Kommt der letzte Gedanke, manchmal kommen uns die Ziele auch entgegen. Wir sollten uns vielleicht nicht immer zu wichtig nehmen in unserem Suchen und Ziele verfolgen. Denn manchmal wendet sich die Zielführung auch bei Paulus. So, dass nicht mehr ich gehe und dem Ziel entgegenlebe, sondern spüre, wie Gott, das Ziel meines Lebens, mir selbst nahe kommt. Und nicht mehr ich auf das Ziel zugehe, sondern das Ziel mir entgegenkommt, wo ich bereit bin, diese Nähe zuzulassen. Ich höre den Schlüsselsatz des Paulus: Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Darin gehend, dass die eigentliche und entscheidende Zielvorstellung meines Lebens vielleicht die sein könnte, in dieser unmittelbaren Gemeinschaft mit Jesus Christus zu leben, die Paulus nicht irgendwo am Horizont sieht, oh, wenn ich da mal bin, dann, sondern die Paulus an den unterschiedlichsten Stationen seines Lebens, in allen Phasen seines Christseins, immer auch gleichzeitig erlebt hat. In Christus sein, nennt er das. Wohin er auch immer seine Wege ihn geführt haben, welche Pläne er auch hatte, welche Hoffnungen oder Sorgen im Blick auf seine Zukunft, wie oft er seinen Kurs auch geändert hat. Unabhängig von all diesen Gedanken weiß Paulus sich durch seine Taufe so eng mit Jesus Christus verbunden, ein für alle Mal, dass er sagt, eigentlich bin ich schon dadurch in dieser Beziehung am Ziel meines Lebens angekommen, oder vielleicht hat auch Christus so sehr sich zu mir aufgemacht, dass er in mir das Ziel seines Lebens und Sterbens gefunden hat. Das heißt ja nicht, dass der Himmel, die Ewigkeit, nicht doch eine Bedeutung hat, auf die Paulus hinlebt und hinzufiebert. Der Brieftext, den wir gehört haben, erzählt ja davon. Aber auch das ist die Erfahrung, die Paulus macht, dass Jesus sich immer wieder so eng zu ihm aufmacht, ihn so in seinem Herzen berührt und ihm dort, wo er gerade ist und glaubt, lebend oder sterbend, frei oder gefangen, das Gefühl gibt, wann immer und wo immer du mit mir verbunden bist, bist du irgendwie auch schon am Ziel angekommen. Und überall dort, wo Paulus diese Erfahrung macht, ganz in Christus zu sein, das sind Schlüsselmomente, glaube ich, wird der Ort selbst, an dem er sich Christus nahe fühlt, zweitrangig. Denn ein anderes Ziel gibt es nicht für ihn als diese unmittelbare Nähe, dieses Gefühl von Verbundenheit mit Jesus. Auch davon ist Paulus erfüllt. Auf ihn, auf Christus hin, weist das Ziel seines Lebens, aber auch eben in dem Sinne, dass er nicht nur sagt, irgendwann vielleicht mal, sondern jetzt, hier, an diesem Fleck, wo ich bin, kann ich immer auch am Ziel sein. Wenn es mir gelingt, mein Leben an Jesus auszurichten und dann spüre, wie er mir selbst näher kommt, näher, als ich mir selbst vielleicht jemals nahe kommen kann, in dieser Welt, in der ich heute lebe und in der Welt, in der er irgendwann auf mich wartet. Amen.